Das Kino macht ja so einiges möglich. Es bringt uns zu bekannten Orten, aber auch in ferne Länder und wir können sogar fremde Galaxien besuchen, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Die Exposition, die jetzt zusammen mit Ryan Gosling startet, die führt zu einem guten alten Bekannten unter den Planeten, nämlich zum Mond. Ich weiß nicht, was die Weltraumforschung uns für Erkenntnisse bringt, aber keinesfalls wird es nur eine Forschung um der Forschung willen sein. Ich denke, es wird darum gehen, dass wir dadurch Dinge sehen, die wir vielleicht schon längst hätten sehen sollen. Ryan Gosling als Astronaut Neil Armstrong in Aufbruch zum Mond. Das ist der erste Film, den Anke Lewicke heute in Studio 9 vorstellt. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Mondlandung ist ja das ein oder andere Mal bereits filmisch aufgearbeitet worden, als Satire, als Drama, als Thriller. Was bietet Aufbruch zum Mond an Neuem, an Dingen, die wir vielleicht schon längst hätten sehen sollen? Naja, ich fange mal andersrum an, was wir nicht sehen. Wir sehen nämlich nicht den Moment, wenn die amerikanische Flagge dann auf dem Mond gerammt wird, sondern erst so beim Umschnitt steht sie so aus weiter Ferne einmal da. Also es geht nicht um den Patriotismus, sondern es geht eigentlich mehr um den Menschen Neil Armstrong. Also seine Motivation, warum er überhaupt zum Mond reisen wollte. Und er hatte eben ein schweres Trauma zu bewältigen. Seine Tochter ist an einem Gehirntumor gestorben. Und jetzt, um das so zu sublimieren, seine Unmacht, weil er nicht helfen konnte, fordert er eben die Grenzen der Wissenschaft heraus. Er will eben zum Mond. Das ist natürlich ein bisschen küchenpsychologisch der ganze Ansatz, aber man kann sagen, Ryan Gosling überspielt das mit so einer Zurückgenommenheit. Er hat auch so eine schöne introvertierte Getriebenheit, der man dann gut folgen kann. Wir lernen ihn als Navy-Piloten kennen, werden so schön mit ihm im Cockpit, auch im Kinosessel so richtig durchgeschüttelt. Dann bekommen wir mit, dass er eigentlich nur per Zufall in das Astronautenprogramm hereingerutscht sind, weil drei andere Astronauten bei einer Simulation erstickt sind. Und dann finde ich es eigentlich ganz gut, wie so das Private mit dem Öffentlichen einfach so verbunden wird. Also es gibt wieder einen Testflug und seine Frau hört den Funkverkehr mit und es gibt eben Probleme und die Spannung wird so über das Gesicht der Frau erzählt. Der Regisseur von Aufbruch zum Mond, das ist Damien Chazelle, der mit dem Musical La La Land sehr vielen Menschen sehr viele schöne Kinostunden bescherte. Wie musikalisch ist Aufbruch zum Mond? Ja, es ist ja noch so ein Ausflug auch ins analoge Zeitalter. Ist ja alles so mechanisch damals gewesen, diese ganzen Raketentechnik und diese Schrauben und Metall. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geräuschkulisse. Das ist wie so ein Güterzug. Darauf hätte er sich mal ein bisschen mehr einlassen können, dass wird immer nur, klingt so an, dann kommt auch die Musik wieder drüber. Genauso, man ist ja auch so von der Welt abgeschlossen, wenn man da in so einem Astronautenanzug drin ist. Das sind auch so Momente, die hätte er noch mit den Tönen besser einfach so unterstützen können. Aber insgesamt kann ich sagen, dass das alles so aussieht wie so eine Bastelstube. Ne? Wenn irgendwas nicht klappt, dann holt man eben das Schweizer Taschenmesser aus und macht das dann so in der Rakete. Der MacGyver unter den Astronauten. Ja, und ich komme eben dann auch mit. Weil eben, wenn so der Anzug zeigt, oh, jetzt haben wir 300 Stundenkilometer überschritten, dann weiß auch ich, dass irgendwas nicht stimmt und Gefahr droht. Musik spielt auch im zweiten Film der Woche eine tragende Rolle. Es geht um Leto, um den Sommer, wie ihn Regisseur Kirill Serebrennikov sieht. Dazu muss man wissen, dass dieser Mann in Moskau A. unter Hausarrest und B. vor Gericht steht. Ein höchst zweifelhafter Prozess, über den wir hier in Studio 9 auch schon berichtet haben. Serebrennikov beschäftigt sich in Leto mit der Musikszene im Leningrad der 80er Jahre. Was hat ihn an dieser Zeit interessiert? Ja, es ist ja eine Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche gewesen oder die Umbrüche waren im Anrücken und ihn hat die Energie und der Aufbruch interessiert, der damals in der Luft lag und der sich eben durch den Rock ausgedrückt hat. Also der Film spielt eben in der Rock, Punk und Blues-Szene und dass das Lebensgefühl sich noch nicht so richtig im öffentlichen Raum damals ausdrücken konnte, das zeigt der Film eben ganz schön. Es gibt zwar Konzerte, die sind dann im Jugendclub, aber man muss noch in Reih und Glied sitzen. Und es geht in dem Film um zwei Musiker, real, also sie haben wirklich existiert und einfach um deren individuelle Ausdruckskraft, darum, dass sie wirklich Veränderungen wollten, dass es eine Jugend gewesen ist, die nicht in Afghanistan sterben wollte. Und das Interessante ist, dass diese Musik damals eben nicht ins offiziell Bild passte, aber gehört werden konnte einfach. Und dass eben so dieser Moment einfach, ja, es passiert was, der war da. Und diese Utopie möchte er nochmal festhalten. Inwieweit nimmt der Film auch Bezug auf das heutige Russland? Ja, man denkt natürlich einfach unheimlich viel nach, weil trotz des Eisernen Vorhangs gab es damals einen Austausch einfach mit der westlichen Musik. Mark Bolan wurde gehört, Blondie, David Bowie. Und heute gibt es eben wieder den von oben gelenkten Abschottungswunsch. Also diese Parallelen zieht man. Und natürlich fragt man sich ja, was ist mit den subversiven Kräften? Also man sieht ja, was mit dem Regisseur des Films geworden ist. Also das ist alles so drin. Und dann finde ich den Film einfach auch so schön inszeniert. Der ist schwarz-weiß. Und das Schwarz-Weiß ist einmal ein abstrakter Raum, wo man sich so neu erfinden kann. Dann ist es aber auch wieder so dokumentarisch, wenn man in diesen großen Wohnungen ist. Und dann explodiert der Alltag immer wieder in ganz abgefahrenen Musical-Szenen, die so wie Videoclips gefilmt sind. Und dann spürt man wirklich einfach die Energie, die Subversion, die damals in der Luft war und nachdem sich der Regisseur dieses Films einfach heute auch immer noch sehnt. Weiß man, wie dieser Film überhaupt möglich wurde, trotz Verfahren und trotz Hausarrest? Oh, da müsste ich jetzt ganz lange ausholen. Aber das fing ja auch, das Drehbuch wurde vorher alles gedreht. Und dann kann man ja einfach auch viel über Video und alles so verfolgen. Das ist eigentlich nochmal, könnte man auch mal einen guten, spannenden Film drüber machen. Eine eigene Geschichte. Anke Lewicke und die Filme der Woche, das ist zum einen Leto und zum anderen Aufbruch zum Mond.